der letzte Tag. Die Stunde hat bereits geschlagen. Das Ende meiner Zeit. Schwerer als das letzte Mal. Die Gewichte auf der Waage der Gerechtigkeit. Kaum zu fassen, denk ich nach. Die letzte Tür, ein letzter Blick, ich schließe ab mit der Vergangenheit. Stufe auf Stufe, Tritt auf Tritt, schon mit der Kotze im Maul, wenn ich die Scheiße bin. Gelassen sehe ich ins Licht, verdammt, ich bin es schon so lange leid. Ich habe runtergeschluckt, was mit Enttäuschung einhergeht. Hab schon lange resigniert und doch das Ende nie gesehen. Ich bin nicht anders als ihr, doch etwas schreit noch in mir. Geh jeden Tag nach mehr, bis ich die Fassung verliere. Du hast so lange mit mir gespielt, du hast es nicht besser verdient. In dieser Nacht bin ich klar, mein Geist ist frei. Ich bin der Übertod und lebe. Doch was wahr soll unser Geheimnis sein? Du wirst es niemand mehr erzählen. Komm zu mir, ich zeige dir, was Leben ist. Ich geh mit dir den letzten Weg, zeig dir, wie nah das Ende ist. Komm mit mir, ich zeige dir, was für mich zählt. Alles, was bleibt, ist die Erinnerung an dich. Bleib nicht viel Zeit, Zeit meines Lebens habe ich geplant. Dir den Himmel zu zeigen, was mein Verstand mir sagt zu freuen. Kalter Stahl durch warmes Fleisch und schon im Blick macht mich verrückt. Du und ich hier ganz allein für den Moment der Wirklichkeit entrückt. Heute Nacht bin ich klar und möchte dir all meine Liebe geben. Und als Manifestation dein Schicksal samt den Händen wiegen. Komm zu mir, ich zeige dir, was Leben ist. Ich geh mit dir den letzten Weg, sag dir, wie nah das Ende ist. Komm mit mir, ich zeige dir, was für mich zählt. Alles, was bleibt, ist die Erinnerung an dich. Yeah.